HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Sie war eine unbequeme Denkerin, Philosophin, Publizistin. Hannah Arendt, eine unkonventionelle Frau. Ihre Gedanken und Thesen zu Macht, Demokratie, Freiheit und Verantwortung sind heute hochaktuell. Am 4. Dezember ist ihr 50. Todestag. Wir hören heute nochmal ihre Stimme. Hannah Arendt, 1906 als Tochter jüdischer Eltern in Hannover geboren, war eine der bedeutendsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. 1933 gelang ihr die Flucht über Frankreich in die USA. Seit den 1950er Jahren setzte sich Hannah Arendt mit den Tätern des Holocaust auseinander. Vor 50 Jahren ist sie am 4. Dezember 1975 in New York gestorben. Wir hören jetzt Hannah Arendt als Rednerin. 1958 hielt sie die Laudatio für den Philosophen Karl Jaspers. Ihm wurde in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Sehr verehrte Anwesende, der Friedenspreis, zu dessen Verleihung wir uns heute hier versammelt haben, gilt, wenn ich mich auf ein Wort des Bundespräsidenten berufen darf, nicht nur dem ausgezeichneten literarischen Werk, sondern zugleich auch einer Bewährung im tätigen und erlittenen Leben. Er gilt also einer Person und er gilt dem Werk, sofern dieses noch gesprochenes und gehandeltes Wort ist. Das heißt, sich noch nicht losgelöst hat von dem, der es schuf, um sein Ungewissen immer auch abenteuerlichen Gang durch die Geschichte anzutreten. Da hier gehört zur Verleihung des Preises die Laudatio, die nicht das Werk betrachtet und lobt, sondern die Person rühmen und preisen soll. Denn in der Laudatio muss in der Tat alles, wie die Römer, die in diesen Dingen erfahrener waren als wir, meinten, auf die Dignität der Person bezogen bleiben, auf die Würde nämlich, die einem Menschen eigen ist, sofern er mehr ist als alles, was er schafft. Diese Würde zu erkennen und zu feiern, ist nicht Sache der Fachkollegen und Experten. Sie kann sich nur in der Öffentlichkeit beweisen und sie kann sich nur in einem der Öffentlichkeit ausgesetzten Leben bewähren. Die Preisung bestätigt nur das, was diese Öffentlichkeit längst weiß. Die Laudatio kann also nur das auszusprechen versuchen, was sie alle längst wissen. Darin liegt ein großer Sinn. Weil das Gehörtwerden dem in der Verborgenheit Gewussten eine Leuchtkraft verleihen mag, die es als Erscheinung in der Wirklichkeit bestätigt. Aber ich sage Ihnen vielleicht nichts Unerwartetes, wenn ich gestehe, dass ich dies Wagnis der Öffentlichkeit, wie Jaspers es so schön nennt, nur zögernd und eigentlich verzagend auf mich genommen habe. Es geht mir darin, wie vermutlich der großen Mehrzahl von Ihnen auch, die wir ja alle moderne Menschen sind und in der Öffentlichkeit uns nur mit Misstrauen und Ungeschick bewegen. In unseren modernen Vorurteilen befangen meinen wir, nur das Objektive, das von der Person ablösbare Werk gehöre in die Öffentlichkeit. Die dahinterstehende Person aber und ihr Leben seien etwas Privates und die ihr geltenden Gefühle etwas Subjektives, das, wenn es in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird, schon nicht mehr echt ist, sondern pathetisch wird. Nun, als der deutsche Buchhandel für die Verleihung des Preises eine Laudatio für unumgänglich erklärte, hat er eigentlich auf ein älteres und angemesseneres Gefühl für die Öffentlichkeit zurückgegriffen. Demzufolge es gerade die Person ist, die zu ihrer vollen Verwirklichung der Öffentlichkeit bedarf und in ihr erscheint. Damit verlangt er von uns, dass wir umlernen, und auf unsere gewohnten Gleichsetzungen von subjektiv und persönlich, objektiv und sachlich und persönlich verzichten sollen. Diese Gleichsetzungen stammen aus dem Bereich der Wissenschaften und sind in ihm sinnvoll. Sie sind offenbar unsinnig im Bereich des Politischen, wo Menschen als handelnde und sprechende Personen auftreten und wo das Persönliche ganz und gar keine Privatsache mehr ist. Aber auch in dem öffentlichen geistigen Leben, das ja den akademischen Raum umgreift und um ein Beträchtliches übersteigt, sind sie unangemessen. Um hier angemessen reden zu können, müssen wir nicht das Subjektive und das Objektive, sondern das Subjektive und das Personhafte voneinander unterscheiden lernen. Das Subjekt legt in der Tat ein objektives Werk der Öffentlichkeit vor und gibt es ihr preis. Das Subjektive hieran, etwa der Arbeitsprozess, in dem das Werk hergestellt wurde, geht die Öffentlichkeit nichts an. Ist dies Werk nun aber nicht nur akademisch, sondern das Resultat eines tätigen und erlittenen Lebens, so erscheint mit ihm ein lebendiges Handeln und Sprechen, dessen Träger die Person selbst ist. Was hier erscheint, ist dem, der es zeigt, unbekannt. Er kann darüber nicht verfügen, wie er über sein Werk verfügt, das er für die Veröffentlichkeit vorbereitete. Wer bewusst versucht, seine Person in sein Werk hereinzuspielen, schauspielert und hat damit die eigentliche Chance des Öffentlichen bereits für sich und andere verspielt. Das Personhafte entzieht sich der Verfügungsgewalt des Subjektes und ist daher das genaue Gegenteil des nur Subjektiven. Aber gerade das Subjektive ist objektiv viel leichter zu fassen und steht auch dem Subjekt viel eher zur Verfügung. In der Selbstbeherrschung zum Beispiel meinen wir ja nichts anderes, als dass wir dies rein Subjektive an uns in den Griff bekommen und über es nach Belieben verfügen. Ganz anders steht es mit der Person. Sie ist sehr schwer zu fassen und gleicht vielleicht noch am ehesten jenem griechischen Daimon, jenem Schutzgeist, der jeden Menschen durch sein Leben begleitet, ihm aber immer nur über die Schultern guckt, sodass er von allen, die einem Menschen begegnen, eher gekannt werden kann als von ihm selbst. Es ist der tiefe, über alles im gewöhnlichen Sinne politische hinweg, greifende Sinn des Öffentlichen, dass dieser Daimon, der gar nichts Dämonisches an sich hat, also dies Personhafte in einem Menschen, nur da erscheinen kann, wo es einen öffentlichen Raum gibt. Dies ist ein geistiger Raum und in ihm erscheint, was die Römer Humanitas nannten und worunter sie etwas zu höchst Menschliches verstanden, weil es gültig war, ohne objektiv zu sein. Es ist das Gleiche, was Kant und dann Jaspers unter Humanität verstehen. Das gültig Personenhafte, das einen Menschen, der es gewonnen hat, nie wieder verlässt, auch wenn alle anderen Körper- und Geistesgaben dem Ruin der Zeit verfallen. Gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit. Und nie dadurch, dass einer sein Werk der Öffentlichkeit einfach übergibt. Nur wer sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen. Wobei er riskieren muss, etwas zu zeigen, was nicht subjektiv und eben darum für ihn weder kennbar noch verfügbar ist. Dadurch wird das Wagnis der Öffentlichkeit, in dem die Humanitas gewonnen wird, ein Geschenk an die Menschheit. Wenn ich das Personenhafte, das mit Jaspers in der Öffentlichkeit erscheint, als Humanitas andeute, so möchte ich damit anzeigen, dass keiner, wie er uns so helfen kann, unser Misstrauen gegen die Öffentlichkeit zu überwinden und die Ehre und Freude zu empfinden, die dem zuteil wird, der von allen gehört, preisen darf, wen er liebt. denn Jaspers hat nie das allgemeine Vorurteil der Gebildeten geteilt, dass die Helle des Öffentlichen alle Dinge flach und platt mache, dass in ihm nur das Durchschnittliche zur Geltung komme und dass daher der Philosoph sich aus ihm entfernen müsse. Sie werden sich erinnern, dass Kant der Meinung war, dass der Prüfstein, ob die in einer philosophischen Schrift enthaltene Schwierigkeit echt oder ein bloßer Dunst von Scharfsinn, so hat es Kant genannt, sei, in der Fähigkeit zur Popularität liegt. Und Jaspers, der in dieser wie eigentlich jeder Hinsicht der einzige Nachfolger ist, den Kant je gehabt hat, hat ja nicht nur wie auch Kant den akademischen Raum und seine Begriffssprache mehr als einmal verlassen, um sich an das lesende Publikum überhaupt zu wenden. Zweimal, einmal vor mehr als 25 Jahren in der geistigen Situation der Zeit und jetzt in der Atombombe und die Zukunft der Menschheit, hat er unmittelbar in Fragen der Tagespolitik eingegriffen, weil er gleich dem Staatsmann weiß, dass es sich in solchen Fragen um nichts weniger als das nur Alltägliche handelt. Jaspers Ja zur Öffentlichkeit ist einzigartig, weil es ein Philosoph ausspricht und weil es sachlich der Grundüberzeugung seines gesamten Philosophierens entspricht. Philosophie hat mit Politik gemeinsam, dass sie alle angeht. Dies ist der Grund, dass sie in die Öffentlichkeit gehört, wo nur die Person und die Bewährung zählen. Der Philosoph, im Gegensatz zum Wissenschaftler, gleicht dem Staatsmann darin, dass er für seine Meinung mit seiner Person haftet. Wobei allerdings der Staatsmann noch in der gewissermaßen glücklichen Lage ist, nur dem eigenen Volke verantwortlich zu sein, während Jaspers zumindest seit 1933 immer so schreibt und spricht, als müsse er gegebenenfalls sich vor der ganzen Menschheit verantworten. Diese Verantwortung ist für Jaspers, wenn ich ihn recht verstehe, keine Bürde. Und sie hat mit moralischen Imperativen, und hier bin ich ganz sicher, nicht das Mindeste zu tun. Sie erwächst ihm vielmehr ungezwungen aus einer ursprünglichen Lust am Offenbarwerdenlassen, am Erhellen des Dunklen. Und sein Ja zum Öffentlichen ist letztlich nur die Folge, dass er die Helle liebt und sie so lange geliebt hat, bis sie seine gesamte Person geprägt hat. In den Werken der großen Autoren, wie Sie wohl wissen, kann man fast immer eine durchgehende Metapher finden, die nur diesem Autor eigentümlich ist und in der sich das ganze Werk wie in einem Brennpunkt vereinigen lässt. Eine solche Metapher ist in Jaspers Werk das Wort Helle. Von der Existenzerhellung über die Weisen des Umgreifenden, welche durch Vernunft zur Helligkeit gebracht werden, bis zu dem Worte Vernunft selbst, deren Wahrheitsqualität sich als Weite und Helle, ich zitiere, ausweist. Was immer der Helle standhält, sich in ihrem Licht nicht in Dunst auflöst, gehört hier zur Humanitas. Und die Verantwortung vor der Menschheit für jeden Gedanken auf sich nehmen, heißt, in dieser Helle leben und ihr sich und alles, was man denkt, bewähren. Sie wissen, dass Jaspers bereits vor dem Jahre 1933, wie man sagt, berühmt war, so wie andere Philosophen es auch sind. Dass er aber erst im Verfolg der Hitlerzeit und vor allem in den Jahren danach eine öffentliche Figur im wörtlichen Sinne geworden ist. Nichts wäre falscher, als zu meinen, dies sei lediglich den Umständen geschuldet, die ihn erst in die Verborgenheit der Verfolgten gedrängt, um ihn dann zum Symbol einer gewandelten Zeit und Gesinnung gemacht hätten. Wenn die Umstände hier überhaupt etwas machten, so haben sie ihn nur an den Platz geschoben, an den er ohnehin seinem Wesen nach gehörte, in das volle Licht der Weltöffentlichkeit. Dies ging nun nicht etwa so zu, dass er erst etwas erlitt, dann in diesem Leiden sich bewährte und schließlich als Not am Mann war, so etwas wie das andere Deutschland repräsentierte. In diesem Sinne repräsentiert Jaspers gar nichts. Er hat immer ganz allein gestanden und war von allen Gruppenbildungen unabhängig, auch von der deutschen Widerstandsbewegung. Es ist das Großartige an dieser Position, die nur von dem Gewicht der Person des Mannes selbst getragen ist, dass er ohne irgendetwas zu repräsentieren als die eigene Existenz die Gewähr dafür bieten konnte, dass auch in der Finsternis der Gewaltherrschaft, in der alles Gute, das es noch geben mag, schlechthin unsichtbar und daher unwirksam wird, die Vernunft vielleicht nur vernichtet werden kann, wenn wirklich und wortwörtlich alle Vernünftigen totgeschlagen sind. Seine Unantastbarkeit, das heißt nicht die selbstverständliche Tatsache, dass er inmitten der Katastrophe festblieb, sondern was viel weniger selbstverständlich war, dass all dies für ihn niemals auch nur zu einer Versuchung werden konnte, besagte für diejenigen, die von ihm wussten, viel mehr noch als Widerstand und Heldentum, was damals Jaspers, als er ganz allein war, repräsentierte, war nicht Deutschland, aber die Humanitas in Deutschland. Es war, als könnte er allein in seiner Unantastbarkeit den Raum erstellen, den die Vernunft zwischen den Menschen schafft und garantiert. Und als könne die Helle und Weite dieses Raumes auch dann überdauern, wenn nur noch einer in ihm übrig geblieben ist. Nicht, dass dies nun tatsächlich so war oder auch nur so hätte sein können. Jaspers hat oft gesagt, ich zitiere ihn, der Einzelne für sich allein kann nicht vernünftig sein. In diesem Sinne war er nie allein und hat auch nie von der Einsamkeit so sehr viel gehalten. Die Humanitas, die er gewährleistete, erwuchs ihm aus dem Raum, in welchem sein Denken beheimatet ist, und dieser Raum war niemals unbevölkert. Was Jaspers auszeichnet, ist, dass er in diesem Raum der Vernunft und Freiheit besser zu Hause ist, sich in ihm mit größerer Sicherheit auskennt als andere, die ihn wohl kennen mögen, aber es nicht aushalten, ständig in ihm zu leben. Weil es die Leidenschaft zur Helle selbst ist, die seine Existenz geprägt hat, konnte es kommen, dass er in der Dunkelheit wie ein Licht war, das aus einer verborgenen Helle leuchtete. Nun, dass ein Mensch unantastbar, unversuchbar, unbeirrbar sein kann, hat etwas Hinreißendes. Will man es sich psychologisch, biografisch erklären, so darf man wohl an Jaspers Elternhaus denken, das noch eng verbunden dem hochgemuten friesischen Bauerntum war, dem ein in Deutschland ganz ungewohnter Sinn für Unabhängigkeit eignete. Freiheit, meine Damen und Herren, ist mehr als Unabhängigkeit. Und erst Jaspers hat aus der Unabhängigkeit das denkende Bewusstsein der Freiheit entwickelt, einer Freiheit nämlich, in welchem der Mensch sich als sich selbst geschenkt erfährt. Aber die souveräne Selbstverständlichkeit, der Übermut, wie er wohl gelegentlich sagt, mit der er, der sich in seiner Existenz so sehr der Öffentlichkeit auszusetzen liebt, gleichzeitig von allen Stimmungen und Meinungen, die jeweils gerade im Schwange sind, unabhängig bleibt, ist doch wohl auch jener heimatlichen Selbstsicherheit mitgeschuldet, jedenfalls organisch aus ihr erwachsen. Er braucht sich gleichsam immer nur in seinen persönlichen Ursprung zurück, und aus ihm heraus wieder in die Weite der Humanitas vorzuträumen, um sich zu vergewissern, dass er auch in der Vereinzelung nie eine Privatmeinung vertritt, sondern eine andere, noch verborgene Öffentlichkeit, einen Fußsteig, wie Kant meinte, der sich wohl noch eines Tages zur großen Heerstraße verbreiten möchte. In solcher Unbeirrbarkeit des Urteils und Souveränität der Gesinnung kann eine Gefahr liegen. Eine Haltung, die Versuchungen nicht ausgesetzt ist, kann zur Erfahrungslosigkeit führen oder doch zu einer Unerfahrenheit in dem, was die jeweilige Zeit gerade als Realität anzubieten hat. In der Tat, was könnte den Erfahrungen unserer Zeit ferner liegen als die hochgemute Unabhängigkeit, aus der Jaspers kommt, die fröhliche Unbekümmertheit um das, was man so sagt und meint, die nicht einmal die Rebellion gegen die Konventionen kennt, weil sie sie immer nur als Konventionen anerkannt, aber nie als Maßstäbe ernst genommen hat. Was könnte unserer Zeit konträrer sein, als dass dieser Unabhängigkeit heimlich und tief zugrunde liegende Vertrauen in die Menschen, in die Humanitas des Menschengeschlechts. Und da wir schon dabei sind, das subjektiv-psychologische nachzurechnen, Jaspers war 50 Jahre alt, als Hitler zur Macht kam. Das ist ein Alter, in dem die überwiegende Mehrzahl der Menschen längst aufgehört hat, Erfahrungen zu machen und in welchem gerade die Gebildeten sich zumeist längst so auf ihre Meinungen versteift haben, dass sie in allem Wirklichen nur noch Bestätigung ihrer Meinungen sehen und hören. Nun, Jaspers hat, wie Sie alle wissen, auf die entscheidenden Ereignisse der Zeit, die er so wenig wie irgendein anderer vorausgesehen hat, weder mit einem Rückzug auf seine eigene Philosophie, die damals ja bereits vorlag, noch mit einer Verneinung der Welt, noch mit Verdüsterung reagiert. Man könnte nach 1933, also nach Abschluss der dreiteiligen Philosophie und wieder nach 1945, also nach Abschluss des Buches von der Wahrheit, von neu einsetzenden Produktivitätsepochen sprechen, wenn man hiermit nicht allzu ausschließlich die Vorstellung einer bei großen Begabungen manchmal eintretenden vitalen Erneuerung verbände. Bei Jaspers aber liegt das Großartige seiner Gegenwärtigkeit darin, dass er sich erneuert, weil er unverändert bleibt, nämlich der Welt so verbunden wie immer und den Ereignissen der Zeit mit unveränderter Treffbarkeit und Fähigkeit zur Sorge folgend. Nicht nur die Atombombe, sondern auch die großen Philosophen stehen ganz und gar im Erfahrungshorizont der jüngsten Gegenwart. Diese bis ins hohe Alter andauernde Gegenwärtigkeit ist wie ein Glück, das nicht mehr auf Leistung zu befragen ist. Es ist das gleiche Glück, dass Jaspers in seinem Leben zwar isoliert werden, aber nicht vereinsamen konnte. Und es ruht auf einer Ehe, in der eine ebenbürtige Frau seit der Jugend immer daneben stand. Zwischen zwei Menschen, wenn sie in der Bindung nicht der Illusion verfallen, eines oder einer zu werden, kann schon wieder eine Welt entstehen. Und gerade für Jaspers ist wohl dies Glück, in das er seine und der Frau Herkunft hineinzunehmen und zu bewahren verstand, nie ein nur privates gewesen, sondern eine Welt en miniature, in der er modellartig erfuhr, wie es in der Welt wohl zugehen mag oder zugehen konnte. denn in dieser kleinen Welt entfaltete und übte sich seine unvergleichliche Fähigkeit des Gespräches, diese herrliche Genauigkeit des Zuhörens, die ständige Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen, die Geduld, bei der einmal besprochenen Sache zu verweilen, ja mehr noch die Fähigkeit, das sonst Verschwiegene in den Gesprächsraum zu locken, es sprechwürdig zu machen und so alles im Sprechen und Hören zu verändern, zu erweitern, zu verschärfen oder, wie er selber sagen würde, zu erhellen. In diesem durch ein ständig sprechendes und hörendes Denken erhellten Raum ist Jaspers zu Hause. Er ist seine geistige Heimat, weil er ein Raum in des Wortes buchstäblicher Bedeutung ist, so wie die Denkwege seiner Philosophie, Gedankengänge in des Wortes ursprünglicher Bedeutung sind. Jaspers Denken ist räumlich, weil es immer auf die Welt und die Menschen in ihr bezogen bleibt, nicht weil es an einen vorhandenen Raum gebunden wäre, so umgekehrt, weil seine tiefste Intention ist, einen Raum zu schaffen, in welcher die Humanitas des Menschen rein und hell erscheinen kann. Immer an das Mitdenken dessen gebunden, was der andere denkt, ich zitierte, ist ein solches Denken auch dann politisch, wenn es von Dingen handelt, die mit Politik nichts zu tun haben. Denn es bestätigt immer jenes kantische, erweiterte Denkungsart, welche die politische par excellence ist. Um den Raum der Humanitas, der seine Heimat wurde, zu erschließen, bedurfte Jaspers der großen Philosophen, und diese Hilfe, möchte man meinen, hat er ihnen vergolten, indem er mit ihnen ein Geisterreich gründete, in welchem sie noch einmal als Sprechende aus dem Totenreich her sprechende Personen auftreten, die, weil sie dem Zeitlichen entronnen sind, zu immerwährenden Raumgenossen im Geistigen werden können. Ich wünschte wirklich, ich könnte Ihnen eine Vorstellung von der Freiheit, der Unabhängigkeit des Denkens geben, deren es bedurfte, um dies Geisterreich zu gründen. Galt es doch vor allem, die durch Tradition bestimmte Ordnung zu verlassen, in der es ist, als gäbe es ein Nacheinander, eine Folge, in der immer der eine dem Nächsten die Wahrheit in die Hand legt. Zwar hat diese Tradition schon seit geraumer Zeit ihre inhaltliche Gültigkeit für uns verloren, aber das hinderte nicht, dass das zeitliche Schema des Tradierens selbst uns so zwingend schien, dass es war, als irrten wir ohne seinen Ariadnefaden hilflos in der Vergangenheit umher, ohne die Möglichkeit einer Orientierung. In dieser Situation, in der es um die Stellung des modernen Menschen zu seiner Vergangenheit überhaupt geht, hat Jaspers in den großen Philosophen das, was wir nur noch als zeitliches Nacheinander zu erfahren wussten, in ein räumliches Nebeneinander gehoben, so dass Nähe und Ferne nicht mehr an den Jahrhunderten hängt, die uns von einem Denker trennen, sondern ausschließlich an der in Freiheit gewählten Stelle, von der her wir dies Geisterreich betreten, das so lange währen und sich mehren wird, als es Menschen auf der Erde gibt. Dies Reich, meine Damen und Herren, in dem Jaspers beheimatet ist und zu dem er uns die Wege öffnet, liegt nicht im Jenseits und ist keine Utopie. Es ist nicht von gestern und es ist nicht von morgen. Es ist von dieser Welt. Vernunft hat es geschaffen und Freiheit regiert in ihm. Es ist nicht zu fixieren und nicht zu organisieren. Und obwohl es weltlich ist, ist es unsichtbar. Es ist das Reich der Humanitas, zu dem ein jeder kommen kann aus dem ihm eigenen Ursprung. Diejenigen, die in es eintreten, erkennen sich, denn sie sind, wie Jasper sagt, wie Funken, aufglimmend zu hellerem Leuchten, verschwindend bis zur Unsichtbarkeit, wechselnd in ständiger Bewegung. Die Funken sehen sich und jeder flammt heller, weil er andere sieht. Ich spreche hier, wie Sie wissen, im Namen derjenigen, welche Jaspers einmal in dies Reich geführt hat. Wie Ihnen zumute ist, hat Stifter schöner gesagt, als ich es sagen könnte. Es entstand nun ein Erstaunen über den Mann und es erhob sich eine Lobpreisung desselben. Das war Hannah Arendt im Jahr 1958 in der Frankfurter Paulskirche mit ihrer Laudatio für ihren Freund und geistigen Gefährten, den Friedenspreisträger Karl Jaspers. Am 4. Dezember ist Hannah Arendts 50. Todestag. Ihre Themen sind hochaktuell. Hannah Arendt verstarb 1975 in New York. Sie wurde 69 Jahre alt. Wenn Sie die Rede nochmal hören möchten, dann können Sie das in der ARD-Audiothek unter der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner. Das waren unsere Archivschätze heute, etwas kürzer als sonst.